Das Judentum sieht sich bereits nahe am Ziel seiner Wünsche. Wir führen als Beweise einige Aussprüche von Juden selbst an. Der Jude Rathenau, einer der vier jüdischen deutschen Reichsminister, machte das Geständnis: 300 Geldmänner, von denen jeder den anderen kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents. Der französische Minister Crémieux, ein Jude, schrieb in seinem Aufruf zur Gründung des Allgemeinen Weltjudenvereins: Die jüdische Lehre muss einst die ganze Welt füllen. Der Katholizismus, unser tausendjähriger Todfeind, unterliegt aufs Haupt geschlagen. Der Tag ist nicht mehr fern, wo die Reichtümer der Erde ausschließlich den Juden gehören werden. In seinem Buche »Der Weltkrieg im Lichte des Judentums« gesteht der Jude Dr. J. Wohlgemut: Es ist ein alter akkadischer Satz, dass auch die größten weltbewegenden Ereignisse nur um Israels Willen sich vollziehen. Deutlicher kann man doch nicht beweisen, dass das Judentum die von uns genannten Ziele wirklich verfolgt und dass die Lehren der ernsten Bibelforscher aus jüdischer Fabrik stammen. Auf der Judenversammlung zu Lemberg rief ein jungjüdischer Rabbiner: Der Hauptfeind der Juden ist die katholische Kirche. Wir sind es auch gewesen, die den Kampf und die Uneinigkeit zwischen den christlichen Konfessionen großgezogen haben. In erster Linie werden wir mit größter Erbitterung gegen den katholischen Klerus kämpfen. Wir werden uns der Schule bemächtigen. Und die Kirche wird bald ihren Einfluss verlieren, wenn sie arm gemacht wird. Ihr Reichtum wird die Beute Israels werden. Das Sonntagsblatt für das katholische Volk Leo in Paderborn Nummer 8 vom 22. Februar 1920 kommt deshalb zu nachfolgenden beherzigenswerten Ausführungen. Wo immer Juden emporkommen, wo sie zu Macht, Einfluss und Reichtum gelangen, zeigen sie sich als Bedrücker und Verfolger des Christentums. Das Reich Gottes ist für sie nichts als die Weltherrschaft Israels und seiner Religion. Um dieser Hoffnungswillen hat das jüdische Volk die gewaltigen Revolutionen gegen das römische Kaiserreich unternommen. Auf den blutigen Krieg folgte der geheime und offene Kampf mit wirtschaftlichen Mitteln und geistigen Waffen. Die Juden suchten zuerst durch Irrlehren das junge Christentum zu zerreißen. Beweis dafür ist der sogenannte Gnostizismus. Gleichzeitig traten sie bei jeder Gelegenheit als Hetzer zu Christenverfolgungen auf, wie es Christus geweissagt hatte. Wo immer eine Verschwörung gegen den christlichen Staat am Werke ist, stehen Juden wenigstens als Helfer im Hintergrund. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass wir einem neuen Zeitalter der Christenverfolgungen entgegengehen, und Juden sind es, die ihre Gluten schüren. Hier unter dem harmlosen Aushängeschild des Internationalen Vereins Ernster Bibelforscher. Welches werden nun die kommenden Weltereignisse sein? Revolutionen und Kriege in allen Erdteilen, denn Alljuda wird sie hervorrufen, um alle Völker zu verelenden wie uns, ihr Hab und Gut an sich zu reißen und sie zu versklaven, wie die vertrauensseligen Deutschen. Die heute beginnende Abrüstungskonferenz in Washington ist nur eine Komödie, der Auftakt zu einem noch furchtbareren Weltkrieg zwischen England, Amerika, Frankreich und Japan. Japan, als ein judenfeindlicher, rassisch und völkisch geschlossener Staat, soll auf Betreiben Judas von Amerika zerschmettert werden. Die Grenzen der Nationen sollen ja fallen, und die Welt soll für das jüdische Weltreich internationalisiert werden. Auch England soll niedergerungen und eine Beute Judas werden. Jüdisches Gold verursachte den Aufstand der Irländer, ihr Führer ist der Halbjude de Valera. Jüdische Sendlinge predigen den Aufstand in Indien, Vorderasien und Afrika gegen England. Die schwarze Welt wird gegen die weiße mobil gemacht. Alle nicht-jüdischen Völker sollen bluten, um eine Beute des Judentums zu werden. Die noch herrschenden Könige werden fallen, wenn Deutschland eine Beute des Judentums geworden ist. Auch den französischen Chauvinismus und Nationalismus will das Judentum zerbrechen. Die nach dem Willen Judas kommende sozialistisch-bolschewistische Deutsche Republik mit einem Diktator an der Spitze soll im Verein mit Sowjetrussland Frankreich niederwerfen. Dann ist für das deutsche Volk der Augenblick gegeben, das jüdisch-französische Joch von seinem Halse zu reißen. So werden tatsächlich, wie die ernsten Bibelforscher behaupten, gewaltige Kriege, Revolutionen, Anarchie, Hunger, Elend, Verzweiflung die ganze Welt durchtoben. Alles wird durch Revolution und Anarchie vernichtet und die Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung so gründlich werden, dass keine andere Erschütterung wieder zur Herbeiführung der jüdischen Weltherrschaft nötig sein wird. Die Juden aber werden, wie die ernsten Bibelforscher ganz richtig sagen, von Not und Tod verschont werden. Nicht, weil dies Gottes Wille und Plan ist, wie Russell verlegen behauptet, sondern weil sie die Macht, das Geld und die Lebensmittel in der Hand haben und die Ereignisse machen. Wahrlich, wahnsinnig kühn und verbrecherisch sind die Weltherrschaftspläne Judas. Juda wird siegen, aber nur vorübergehend. Das deutsche Volk wird das erste sein, das sich von der Sklaverei des Weltfeindes Juda befreit. Inzwischen ist von hervorragenden Deutschen das von den Juden sorgfältig gehütete Geheimnis der Bibel entdeckt und in Büchern veröffentlicht worden. Wird dieses Geheimnis dem deutschen Volke bekannt, so stürzt das Judentum vom Gipfel seiner Macht zur Hölle, von wannen es gekommen ist.